بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، wir machen weiter mit unseren 200 Fragen und Antworten in der Aqida. Wir sind bei der Frage 12. Wie viele Rangstufen hat der Islam? Und der Autor sagte, der Islam hat drei Rangstufen. Das ist Al-Islam, Al-Iman und Al-Ihsan. Also Islam ist die erste Stufe, dann hat man Iman, Glaube, das ist die zweite Stufe, und dann hat man Ihsan, das ist die dritte Stufe. Und jede von ihnen alleine bedeutet die gesamte Religion. Das ist interessant, darauf kommen wir inshallah teil. Das, was der Autor erwähnt hat, in dieser kurzen Frage, wo es er erklärt hat. Und das ist, kann man entnehmen aus dem Hadith Jibril, wo Jibril a.s. kommt zu dem Propheten sallallahu alaihi wasallam und ihn fragt, was ist Islam? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam erklärt ihm das und sagt, du hast die Wahrheit gesprochen. Und die Sahaba wundern sich wieder, fragt den Propheten und sagt ihm dann, ja, hast richtig gesagt. Dann fragt er, was ist Iman? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam erklärt ihm das und dann sagt er, was ist Ihsan? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam erklärt das. Das ist ein bekannter Hadith, den man in den Arba'in an-Nawwi findet und der aus authentisch ist, inshallah ta'ala. Und ich werde nicht so arg da rein eingehen, weil er wird in den nächsten Fragen, in Frage 13, den Islam erklären, in Vers, und wird dann daraufhin aufbauen auf diese Angelegenheiten. Aber ganz kurz gesagt, Islam, was in dem Hadith erwähnt wird, ist, dass man bezeugt, dass Allah subhanahu wa ta'ala ein Einziger ist, dass er keinen Partner hat, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist, dass man das Gebet verrichtet, die Zakat entrichtet, das fast im Ramadan durchzieht und die Hajj, wenn man dazu kann, körperlich und seelisch, im Stand ist und finanziell, dann diese Hajj vollzieht, die Pilgerfahrt vollzieht. Al-Iman ist der Glaube an Allah subhanahu wa ta'ala, dass er ein Einziger ist, dass er keine Partner hat. Der Glaube an seine Engel, an seine Bücher, an seine Propheten, die er entsandt hat, an den jüngsten Tag der Auferstehung, dass dieser passieren wird, und an das an die Bestimmung oder an die Vorherbestimmung des Guten und des Schlechten davon. Das ist von alles von Allah subhanahu wa ta'ala. Und Al-Ihsan, die höchste Stufe, die ein Gläubiger erringen kann, ist, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, dass du Allah subhanahu wa ta'ala so anbetest, als ob du ihn siehst. Und das ist eine heftige Stufe, subhanallah. Ja, das ist eine heftige Stufe. Und man wird zuerst Muslim, weil man glaubt an Allah subhanahu wa ta'ala. Später festigt sich der Glaube. Man glaubt an all diese Sachen, die ich gerade aufgezählt habe. Man weiß es in seinem Herzen. Dann ist man ein Mu'min, ein Gläubiger. Und die höchste Stufe ist der Muhsin. Das ist, dass man Allah subhanahu wa ta'ala anbetet, als ob man ihn sieht. Und subhanallah, das ist eine gewaltige Sache. Die Gelehrten haben darüber Bücher verfasst. Man kann darüber stundenlang reden. Allah musta'an. Und wir müssen das hier in kurzen Minuten abhandeln. Das ist die höchste Stufe von Ihsan. Es gibt noch eine andere Stufe, wie der Prophet sallam sagt in dem Hadith. Und auch wenn du ihn nicht siehst, so wisse, er sieht dich. Also auch wenn du es nicht schaffst, so dich zu verhalten, die ganze Zeit, dass du Allah siehst, weil subhanallah, das ist heftig, diese Angelegenheit. Und stell dir vor, du musst eine Arbeit machen, wir machen das jetzt mal einen ganz schlechten Vergleich, inshallah verzeiht ihr mir. Stell dir vor, du bist irgendwo eingestellt und dein Chef kommt zu dir und beobachtet dich die ganze Zeit. Und du siehst die ganze Zeit deinen Chef, wie er dich beobachtet. Wie arbeitest du dann? Ja, perfekt, ohne Fehler fast. Du achtest auf alles, du kontrollierst alles fünfmal und so weiter. Und das ist die höchste Stufe, so, subhanallah. Wenn man diese höchste Ebene erlangt hat, dann weiß man, dann ist man in einer ganz anderen Dimension, kann man sagen, subhanallah. Dann geht man anders, dann redet man anders, dann hört man anders, dann betet man anders und so weiter. Das ist heftig, subhanallah. Und wenn man das nicht schafft, dann soll man wissen, dass Allah subhanallah trotzdem einen sieht. Und das ist auch eine sehr gewaltige Sache. Ja, wenn du dir klar wirst, dass Allah subhanallah alles hört, alles sieht, alles weiß, sogar das, was da in deinem Inneren, ganz tief Inneren verborgen hält für dich, Allah subhanahu wa ta'ala weiß es. Und wenn du dieses Gefühl hast, dann ist das auch schon eine sehr, sehr große Angelegenheit und dadurch wird man muhsin. Und das sind ganz kurz gesagt die Rangstufen im Islam, inshallah ta'ala, kann man wirklich für jede einzelne sehr, sehr viel erzählen. Aber ich denke, ganz kurz erklärt reicht das für den Anfang. Bi'idhnillahi ta'ala, in späteren Unterrichten werden wir dazu mehr erklären. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.